Wolfgang Schäuble hat zuletzt eine Menge Überraschungen aus dem Hut gezaubert. Mitten in den hitzigen Verhandlungen mit Athen dachte er so laut über einen Grexit auf Zeit nach, dass Griechenlands Premier Alexis Tsipras die Ohren zu klingen begann. Und selbst nach der mühsamen Brüsseler Einigung liebäugelt der Finanzminister weiter mit einem Austritt Griechenlands aus der Währungsunion, einfach weil er ein Drohmittel, das offensichtlich funktioniert hat, nicht rasch aus der Hand geben will. Man könnte meinen, Schäubles jüngster Vorschlag, die Kompetenzen der EU-Kommission zu beschneiden und deren Wettbewerbs- oder Binnenmarktaufsicht an eine Art Kartellbehörde auszulagern, sei eine ähnliche taktische Finte. Oder sogar ein Nachtreten gegenüber jenen Beamten um Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die den Griechen aus Schäubles Sicht viel zu weit entgegenkommen wollten. Doch wer so plumpe Instinkte vermutet, kennt den Finanzminister schlecht. Schäubles Überlegungen reichen tiefer. Sie sind das vorläufige Ergebnis eines Denkprozesses, der in seinem Umfeld seit Monaten, vielleicht seit Jahren läuft. Dessen erste Erkenntnis lautet, man kann europäischen Absprachen nicht mehr wirklich trauen. Das EU-Schmiermittel Vertrauen ist weg, auch dank der jüngsten Täuschungsmanöver von Tsipras, Varoufakis und Co. Seine zweite Erkenntnis lautet, wir brauchen strengere Regeln in der Eurozone. Aber deren Überwachung soll nicht mehr vorrangig die Kommission als Hüterin der EU-Verträge besorgen. Die Behörde sei dafür schlicht zu schwach oder zu nachgiebig, so Schäubles Überzeugung. Das offen auszusprechen, macht ihn in Berlin nur noch beliebter. Gerade im Kanzleramt bevorzugt man zunehmend eine nationale Sichtweise auf Europa. Dort war das Misstrauen gegenüber Juncker, der eine politischere Kommission anstrebte, von Anfang an groß und ist seither so gewachsen, dass deutsche Topbeamte ihn regelrecht verspotten. Schäuble, der Herzenseuropäer, betont zwar, sich eine politische Kommission zu wünschen. Er hat gar Pläne unterstützt, aus der Griechenland-Krise ein Mehr an politischer Integration abzuleiten, also etwa über einen europäischen Finanzminister nachzudenken. Laut seiner Logik kann solch engere Koordination aber eben nur gelingen, wenn die Kommission sich gleichzeitig aus anderen Bereichen zurückzieht, denn sie könne nicht zugleich politisch immer prominenter werden und weiter als unparteiische Aufsichtsbehörde agieren. An dieser Argumentation ist einiges dran, aber Schäubles rauer Vorstoß ist kein förderlicher Beitrag zu solchen Abgrenzungsdebatten, sondern wird in der aktuell so aufgeheizten europäischen Gefühlslage allzu leicht als Attacke auf die Institution Kommission an sich missverstanden. Zudem ist der Vorwurf teilweise ungerecht. Kommissionsvertreter wie Juncker mögen albern wirken, wenn sie sich auf Gipfeln eitel neben die EU-Regierungschefs drängen. Geht es um Wettbewerbsrecht oder den Binnenmarkt, ist Brüssel aber wirklich eine Macht. Selbst Google oder Microsoft zittern vor den Entscheidungen der unabhängigen EU-Beamten, auf die auch ein Kommissionspräsident übrigens so gut wie keinen Einfluss nehmen kann. Schäuble weiß all das natürlich. Wirft er dennoch in Zockermanier Pläne auf den Tisch, neue europäische Aufsichtsbehörden zu schaffen, die sich ähnliche Reputation erst erarbeiten müssten, spielt er mit diesem Markenkern der Kommission. So bringt Schäuble die wichtigen Debatten zur Zukunft der Eurozone nicht voran. Im Gegenteil, er spielt mit seiner indirekten Pauschalkritik an Brüssel eher all jenen in die Hände, die wie die Briten am liebsten nur noch ein Europa à la carte möchten oder wie Franzosen und andere Vorgaben generell lieber ignorieren. Der Finanzminister kassierte zuletzt viel ungerechte Schelte für angebliche Verstöße gegen den europäischen Gedanken. Diesmal aber verdient Schäuble durchaus Kritik und sollte seine Pläne rasch präziser und ausgereifter formulieren.